mich auf meinen Tod. Ach, hätt ihr sich schon eingefunden, ach, hätt ihr sich schon eingefunden, ach, hätt ihr sich schon eingefunden. Ich freue mich auf meinen Tod, ach, hätt ihr sich schon eingefunden. Hätt ihr sich schon eingefunden.